Laura, super billig, Absent 5 telefonieren, Fernsprecher, Lenastraße 5 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Flyer, der hier an einer Haustür angebracht ist, mit der Aufschrift für Weihnachten, frische Nordwandtannen, Topfbäume zum Einpflanzen, Blautannen und Fichten. Das Ganze gibt's am Spreewaldplatz, Wiener Straße 59, ab 1. Dezember 2007. Ansonsten, außer einer zertretenen Capri-Sonnenverpackung, einer auseinandergefalteten Pflasterverpackung und einer zusammengeknüllten Zeitung hier in der Lederstraße, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.